Heute Aufnahmen mit der Sopranistin Edith Urbanschik, 1932 in Breslau geboren, aber sie ist in München aufgewachsen, hat hier studiert und auch die meiste Zeit ihres Lebens gewirkt, unter anderem im Studio für Neue Musik München. Wir hören sie zunächst mit drei Liedern für Sopran und Klavier von Heinz Benker am Klavier, Hans-Peter Rauscher. Weiter. Drei Lieder für Sopran und Klavier von Heinz Benker, das war Edith Urbanschik Sopran, begleitet am Klavier von Hans-Peter Rauscher. Aufnahme war das aus einem Konzert am 31. Oktober 1976 im Mozartsaal in Augsburg. Und im selben Konzert entstand auch die nächste Aufnahme, Kantos für hohe Stimme und sieben Instrumente nach Gedichten von Hans Magnus Enzensberger, vertont von Carlos Heinrich Fehrhoff. Edith Urbanschik ist hier zu hören mit dem Kammerensemble der Fachakademie für Musik des Richard-Strauss-Konservatoriums unter der Leitung von Jaroslav Opela. Zu einer Insel. Was freuen die Vögel? aber zurück. Bis von einem Tisch ohne Flecken soll klug. Zu spät. Der Regen wäscht dir das Blut aus der Brust. Zu früh. Das Kies wird ein Seufzer hören, wenn ich dich Edith Urbanschik und das Kammerensemble der Fachakademie für Musik des Richard-Strauss-Konservatoriums München unter Jaroslav Opela mit Kantos nach Gedichten von Hans-Magnus Enzensberger, die Carlos Heinrich Fehrhoff vertont hat. Edith Urbanschik wurde 1932 in Breslau geboren, ist aber in München aufgewachsen. Hier hat sie Violine studiert. Dann ging sie nach Wien, wo sie zusätzlich ein Gesangsstudium absolviert hat. Und dann folgten mehrere Jahre an unterschiedlichen Bühnen, zum Beispiel in Bonn und in Gießen. 1968 wurde sie Dozentin für Gesang am Richard-Strauss-Konservatorium in München. 1980 übernahm sie eine Professur an der Universität der Künste in Berlin. Vor allem in München hatte sie engen Kontakt zum Studio für Neue Musik. Und wir hören jetzt von ihr eine Aufnahme, die in München im BR Studio 3 entstanden ist. 1980 Edith Urbanschik Sopran und Hortense Wieser am Klavier mit 4 Liedern von Hans-Melchior Bruck. Aus den Wolken.

was frommt, das Wehen sprossen in der schönen Frühlingszeit, ist des Liedes Bann verschlossen und der Sonne Freudigkeit, die erst Blüten bringt in Sprossen und dem Frühling in die Zeit. Gib den alten Frühling wieder in die Brust den Sonnenschein. Gib die Laute mir und Lieder, dann lass blühen oder schneien. Sonst träg ich den Lenz mir wieder, sollt es auch der letzte sein. Edith Urbanschik und Hortense Wieser am Klavier, das waren vier Lieder von Hans Melchior Bruck. Dieselbe Besetzung hören wir jetzt gleich noch einmal. Es ist auch dieselbe Aufnahme. Im März 1980 entstand sie im Studio 3 des Bayerischen Rundfunks. Drei Lieder für Sopran und Klavier nach Gedichten von Georg Schwarz, vertont von Anton Würz. Wenn ihr kommt mit Bechern und Krügen, verschütterten Schoß sammeln sich Alge, Stein und Moos. Wolken und Sterne sind einzig mir Tröster. Andere Brunnen wollen euch Thank you. drei Lieder von Anton Würz nach Gedichten von Georg Schwarz. Das waren Edith Urbanschik Sopran und Hortense Wieser am Klavier. Die beiden waren auch zwei Jahre vorher schon einmal im BR Studio 3. Dort nahmen sie Lieder von Rudolf Mors auf, zum Beispiel die vier Sommerlieder nach Gedichten von Hermann Hesse. Heißer Mittag, Scheingewitter, nächtlicher Regen und Sommer wird alt. Im trockenen Gras lärmen Grillen Küren, Schreckenflügeln an verdorrten Rhein. Der Himmel kocht und spinnt in manchmal lässt er tun. scheint nicht mehr wach. Und Mensch und Tier und Erde lechzt nach Regen. Thank you. Sommer ward alt, eines von vier Gedichten, die Rudolf Mors vertont hat. Wir hörten Edith Urbanschik und Hortense Wieser am Klavier. Ebenfalls in den BR-Studios entstand die nächste Aufnahme Amour Couleur de Paris für Sopran und Klavier nach Worten von Jules Roumain, die Robert Maximilian Helmschrott vertont hat. Edith Urbanschik wird hier von Barton Weber begleitet. Thank you. la flamme plus heureuse. Die Sopranistin Edith Urbanschik, begleitet von Barton Weber am Klavier, eine Studioaufnahme aus dem Jahr 1976, Amour Couleur de Paris für Sopran und Klavier nach Worten von Jules Romain, vertont von Robert Maximilian Helmschrott. Karl Amadeus Hartmann hat das folgende Werk komponiert, das heißt Friede anno 48. Mit 48 ist das Jahr 1648 gemeint, denn der Text stammt von Andreas Gryphius. Hartmann hat ihn vertont nach dem Zweiten Weltkrieg für Sopran, vierstimmigen gemischten Chor und Klavier. Die Aufnahme entstand 1972 im Herkulessaal der Münchner Residenz. Edith Urbanschik, Sopran, der Chor des Bayerischen Rundfunks, Ludwig Hoffmann am Klavier und die Leitung hat Josef Schmidhuber. Thank you. wie der Christ in Gottes Tempel lehrt. Und schwere Ketzerei sich heckt in allen Landen.

Friede anno 48 von Karl Amadeus Hartmann nach Texten von Andreas Gryphius, ein Werk, das den Bogen schlägt vom Ende des Dreißigjährigen Krieges zum Ende des Zweiten Weltkrieges, komponiert von Hartmann für Sopran, vierstimmigen gemischten Chor und Klavier, ausgeführt von Edith Urbanschik Sopran, dem Chor des Bayerischen Rundfunks, Ludwig Hoffmann am Klavier und Josef Schmidhuber am Pult. Eine Aufnahme von 1972 im Münchner Herkulessaal. Concerto Bavarese in Bayern 2, heute gewidmet der aus Breslau stammenden Sopranistin Edith Urbanschik. Und ein Stück haben wir noch von ihr aus dem Zyklus The Lost Days von Alfred Grant Goodman. Hören wir ein Stück, Edith Urbanschik mit Barton Weber am Klavier. Night Piece von Alfred Grant Goodman aus dem Zyklus The Lost Days, gesungen von Edith Urbanschik, begleitet wurde sie von Barton Weber. Und das war das Concerto Bavarese für heute, gewidmet der Sopranistin Edith Urbanschik.